Ja, auf alle Fälle tragen sie dazu bei, dass das Bild ist, indem sie eben einseitig berichten und viele gute Argumente auf Seiten der GDL verschweigen und vor allem die Deutsche Bahn AG von der Kritik weitgehend ausnehmen, tragen sie dazu bei, dass die Leute einen Eindruck haben, was ungerecht ist, was nicht gerechtfertigt ist und was möglicherweise momentan mehrheitlich gegen die GDL steht. Aber erinnert daran, dass beim Höhepunkt des letzten Streiks, der ja eine Woche dauerte, die Ergebnisse waren 52% haben kein Verständnis und 48% ein Verständnis für den damaligen Streik. Also die Republik ist in der Frage mehr oder weniger gespalten. Das ist schon erstaunlich, dass nach neun Streiks, in die die GDL gezwungen wurde, die Bevölkerung keineswegs einhellig diese Streiks ablehnt. Wenn man jetzt mal auf den eigentlich Verbündeten schaut, den Deutschen Gewerkschaftsbund, den DGB, dann ist es aber auch schon kritisch. Der hat ja seit Beginn dieses Arbeitskampfs sich von der GDL distanziert. Und gestern zum Beispiel hat der DGB-Chef Hoffmann den Streik wieder heftig kritisiert. Warum übt denn die DGB-Führung ihrer Meinung nach gar keine Solidarität? Ja, ganz einfach. Die DGB-Führung ist betont unsolidarisch und sie will von der Zerstörung einer kleinen kämpferischen Gewerkschaft profitieren. Das ist seit 5 Jahren so. Im Jahr 2010 hat der DGB gemeinsam mit dem BDA, dem Arbeitgeberverband, das Tarifeinheitsgesetz in der ersten Form auf den Weg gebracht. Ein Gesetz, was praktisch darauf hinausläuft, dass Gruppierungen wie Cockpit, wie Marburger Bund oder wie GDL das Streikrecht verwehrt wird. Dieses Tarifeinheitsgesetz wird es praktisch exakt parallel seit Beginn der Tarifrunde im Frühjahr oder Frühsommer 2014 auf den Weg gebracht. Es soll am nächsten Freitag übermorgen im Bundestag verabschiedet werden. Und parallel zu den parlamentarischen Beratungen hat die Deutsche Bahn AG, also eine Tochter des Bundes, der Bundesregierung, die GDL immer hingehalten, war nicht bereit, ernsthafte Tarifverhandlungen mit dieser Gewerkschaft zu führen und ist damit in Streiks reingetrieben. Das heißt, der DGB wird davon profitieren, wenn es gelingt, die GDL zu zerschlagen. Umgekehrt werden andere Gewerkschaften, Verdi, die sich aber in der Frage anders verhalten, profitieren, wenn Cockpit zum Beispiel zerschlagen sein würde oder wenn der Marburger Bund nicht mehr das Sagen haben würde unter den Ärzten. Das ist der Hintergrund, dass eben hier reines Verbandsinteresse bei der Spitze des DGBs betone ich jetzt, bei anderen Gewerkschaften wie NGG, GEW und Verdi sieht es anders aus, dass dieses Verbandsinteresse sektierisch ins Zentrum gestellt wird. Neben diesem Gesetzesentwurf hat sich ja die Bundesregierung auch so in dem Arbeitskampf sehr früh eingebracht und da ja mit Stellungnahmen das Verhalten der GDL verurteilt und da Druck ausgeübt. Wieso bringt sich denn diese Bundesregierung gerade bei diesem Arbeitskampf so entschieden ein? Ja und nein, also ich würde eigentlich fast umgekehrt sein, die bringt sich eigentlich nicht wirklich ein. Sie bringt sich ein, ja, einverstanden in Bezug auf das Tarifeinheitsgesetz, das ist eine Verschärfung der gesamten Situation und eine Kampferklärung gegenüber dem Streikrecht, gegenüber Artikel 9 des Grundgesetzes, in dem allgemein Koalitionsfreiheit, und zwar nicht die Koalitionsfreiheit für die stärkste Gewerkschaft, sondern für alle Koalitionsbildungen wird Freiheit im Grundgesetz festgelegt. Und dagegen verstößt dieses Gesetz. Aber die Bundesregierung bringt sich nicht ein als Eigentümer der Bahn. Oder sie tut so, als würde sie neutral sein. Und benutzt dann immer den Begriff, wir mischen sich die Tarifautonomie ein. Das hat damit einen Scheißdreck zu tun. Tarifautonomie wäre, wenn die Kanzlerin als Kanzlerin sagen würde, jetzt wollen wir schlichten und wir mischen uns da ein. Aber als Eigentümer, der Bund ist Eigentümer der Deutschen Bahn AG zu 100%. Und der Bund muss als Eigentümer, wie Herr Wieselski richtig sagt, auch Eigentum verpflichtet, auch verantwortlich handeln. Und wenn die Bahn bisher in insgesamt 10 Monaten oder 11 Monaten 300 Millionen Euro bei den Streiks verloren hat, was wesentlich mehr ist, als alle Forderungen der GDL ausmachen, dann ist es unverantwortlich von der Bundesregierung, auch gegenüber den Steuerzahlenden, dass sie einfach so tut, als würde sie die Bahn gewähren lassen. In Wirklichkeit steuert sie den Konflikt. Sie hat Ronald Pofalla, den ehemaligen Kanzleramtsminister, seit Januar im Bahnvorstand platziert, neben Herrn Grube. Das ist die Politik, die direkt präsent ist. Und kein Eigentümer, also wenn beispielsweise bei VW ein Streik wäre und Herr Piech oder die Familie Porsche würde sagen, wir mischen uns da nicht ein. Tarifautonomie. Die haben eine Meise. Die sind die Eigentümer. Das ist ihr Betrieb, der bestreikt wird. Natürlich mischen die sich dann ein. Aber die Bundesregierung gelingt es wirklich so zu tun, als wäre die Deutsche Bahn AG irgendwie ein jungfräuliches Wesen, was da herumspringt und dass sie als Tarifautonomie-Repräsentant der Bundesregierung gar nicht eingreifen dürfe. Darum geht es nicht. Sie muss als Eigentümer eingreifen und sagen, jetzt schließt mal endlich den richtigen Vertrag ab und die Forderungen ernst nehmen. Es gab nie eine Verhandlung, wo über konkret, was Sie richtig sagten, Arbeitszeitverkürzung, Überstundenregelungen, 5%, konkret darüber geredet werden würde. Es wird immer nur über Formalia geredet, um die GDL hinzuhalten. Und neben der Bundesregierung sind ja noch ein weiterer Akteur, wie Sie jetzt in der Streikzeitung gesagt haben, die Konzerne und Banken. Haben Sie nämlich in Ihrem Artikel gesagt, dass die Konzerne und Banken ein Interesse am Scheitern der GDL hätten. Wieso haben die denn ein Interesse daran? Das interessiert mich jetzt aber doch. Naja, die Konzerne und Banken und die gesamten Wirtschaftsverbände haben ein Interesse daran, dass die Belegschaften klein gehalten werden, dass die Löhne niedrig sind und dass es keine kampfstarken Gewerkschaften gibt. Und da ist natürlich der exemplarische Kampf der GDL denen Dorn im Auge. Wenn es gelingt, die GDL kaputt zu machen, dann werden republikweit alle Leute sagen, naja, da habt ihr gesehen, was Streiks bringen, das bringt nichts. Und sie werden alle sagen, ja, es reicht uns aus, wenn wir halt verhandeln, aber streiken lieber nicht. Und das ist die Position, die momentan die IG Metall zum Beispiel vertritt, die Chemiegewerkschaft, BCE weitgehend vertritt, die IG Bau weitgehend vertritt. Verdi ist ja anders, die doch ganz tapfere Streiks im Bereich der Kindergärtnerin momentan führen, aber auch anders so bei Amazon führen. Die Unternehmer wollen handzahme Gewerkschaften haben, wie es auch bei der Bahn zum Beispiel die EVG ist. Sie wollen solche Gewerkschaften, die kuscheln, deren Vorsitzende auch gekauft und korrumpiert werden können, wie Norbert Hansen damals bei der Transnet, der Vorgängerorganisation von EVG, korrumpiert wurde. Solche Gewerkschaften sind ihnen genehm und keine, die kämpferische Leute haben und nicht korrupte Führungen haben, wie im Fall der GDL mit Herrn Weselski. Wenn ich jetzt nochmal auf das Thema vom Anfang zurückkomme, die mediale Berichterstattung, die Sie ja auch so kritisiert haben, mit den Worten der medialen Einheitsfront, die sich gegen diesen Streik oder negativ über diesen Streik äußert. Was wäre denn Ihrer Meinung nach jetzt nötig? Was müssten da die Medien für eine Rolle spielen, um diesen, also im weiteren Konfliktverlauf? Sie müssten zunächst mal einfach aufklärend tätig sein. Aufklärend tätig wäre, was ich vorher gesagt habe, endlich mal das sagen, dass der Eigentümer verpflichtet ist, dass das Unternehmen einen vernünftigen Vorschlag macht, was eingeht auf die Forderungen der GDL. Die anderen Fragen, dass die GDL jetzt für Zugbegleiter, für Bordgastronomen, für Rangierlokführer auch mitverhandeln darf, hat die Bahn im Dezember und im Februar unterschrieben. Eigentlich müsste das klar sein. Jetzt geht es eigentlich um die Substanz der Forderung. Da müsste gesagt werden, okay, ihr wollt eine Stunde weniger, wir bieten an, weiß ich nicht, eine halbe Stunde weniger oder was auch immer. Ihr wollt 5% im Jahr, wir bieten an 3% im Jahr. Ihr wollt Überstundenregelung, maximal 50 Überstunden im Jahr. Wir bieten an, weiß ich nicht, 70 Stunden oder 90 Stunden im Jahr. Und dann muss darüber verhandelt werden. Aber das müsste ein Arbeitgeber machen und müsste den Medien auch sagen, das ist der normale Gang der Dinge. Sie müssten auch zum Beispiel aufklären darüber, dass der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Herr Werner Bayreuther, ein Mann ist, der gleichzeitig Seminare abhält in Zürich für das Schranner Negotiation Institute, ein Institut, was eindeutig gewerkschaftsfeindlich ist und was eindeutig lehrt, dass man mit der Position der Härte auftreten muss und dass man niemals Kompromisse eingehen darf. Wenn es also öffentlich gemacht würde, im größeren Maßstab, dass der Verhandlungsführer der Bahn ein Typ ist, der sich öffentlich äußert und öffentlich Seminare abhält, wie man Gewerkschaften platt macht, dann würde das einiges sagen über die gesamte Landschaft insgesamt. Sie müssten auch deutlich machen, dass zum Beispiel am letzten Samstag die GDL einen 12-seitigen Vorschlag für eine Schlichtungsvereinbarung vorgelegt hat und nicht mehr permanent tun, die GDL will gar nicht schlichten. Das haben die Journalisten alle. Einen 12-seitigen, ausführlichen Vertrag, wie geschlichtet werden könnte, der in den damals noch geheimen oder internen Verhandlungen zwischen DB AG und GDL vorgelegt wurde. Und was Herr Weselski am letzten Montag auf der Pressekonferenz in Berlin auch vorgetragen hat, es taucht in keiner Zeitung auf.